بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد im Namen Allahs, aller Barmherzigen, des Barmherzigen, Allahs Preisen und Heilsen, Propheten Muhammad. So dann machen wir weiter über das Kapitel, mit dem Kapitel über diejenigen Dinge, die das, die Gebetswaschung annullieren. Und wir hatten erwähnt, dass das, was aus dem After und was aus dem Geschlechtsorgan austritt, also Urin und Kot, das führt dazu, dass der Wudu unter Beikauf der Gelehrten ungültig ist. Und genauso, wenn Mani, Samenerguss oder Samen an sich nur austritt oder Regelblutung oder Blut außerhalb der Regelzeit der Frau als Istihada oder auch Wind austritt, dann führt das alles dazu, dass die Gebetswaschung ungültig geworden ist. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Safwan radiallahu anhu. Er sagte: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. Der Hadith ist sahih bei Ibn Majah und bei An-Nasa'i und bei At-Tirmidhi. Und das heißt, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat uns angeordnet, dass wir unsere Socken, also Ledersocken hier in dem Hadith, nicht ausziehen sollen oder nicht ausziehen müssen 3 Tage lang. Und gemeint ist eben für den Reisenden. Illa min janabatin. Außer, wenn man unrein gewesen ist, die große Unreinheit gehabt hatte, Janaba. Allerdings von Stuhlgang oder Urin oder Schlaf brauchten wir es nicht auszuziehen. Brauchten wir diese Socken nicht auszuziehen. Das ist die Bedeutung des Hadithes. Dann hatten wir erwähnt, dass die richtigere Ansicht ist, dass das Austreten von Blut an sich nicht die Gebetswaschung ungültig macht, allerdings sehr wohl, wenn es aus dem Geschlechtsteil oder aus dem After austritt. Und wir haben auch gesagt, dass Erbrechen nicht die Gebetswaschung ungültig macht und dass auch Nasenbluten die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Und das ist die richtigere Ansicht. Und wir haben auch gesagt, dass wenn man aus der Meinungsverschiedenheit herauskommen möchte und die Gebetswaschung in diesen Fällen durchführt, ist es inshallah eine gute Sache. Ist inshallah eine gute Sache. Dann des Weiteren, was dazu führt, dass die Gebetswaschung ungültig ist, ist das Verlieren des Bewusstseins. Das Verlieren des Bewusstseins, sei es durch Schlafen oder indem man zum Beispiel wal'iyadhu billah, geisteskrank wird. Sein Verstand verliert. Na, in solchen Fällen, oder wenn man einen Schlag bekommt und ohnmächtig wird, in solchen Fällen wird auch die Gebetswaschung ungültig, denn man verliert sein Bewusstsein und das ist wie beim Schlafen. Es kann sein, dass etwas ausgetreten ist und es kann sein, dass nichts austritt, weil man es nicht weiß und es auch nicht mitbekommen hätte, wenn es passiert wäre. Deswegen muss man dann die Gebetswaschung neu machen. Und in Bezug auf das Schlafen, wenn man aufgewacht ist und man irgendwie Feuchtigkeit verspürt und nicht sich sicher ist, ob das ein Samenerguss war oder nicht. Wenn man sich nicht sicher ist, weil normalerweise kann man es ja unterscheiden durch den Geruch und durch die Farbe. Wenn man es allerdings nicht unterscheiden kann, dann ist es gewiss, dass es Madhi ist. Dann ist Gewissheit, dass es Madhi ist und ungewiss, ob es tatsächlich auch Samenerguss war. Und man baut auf Gewissheit auf und man geht davon aus, dass es Madhi ist und muss es einfach nur, bei Madhi ist ja unrein, Najis, allerdings schwach unrein und deswegen braucht man nur Wasser nehmen und es drauf spritzen und dann ist die Sache schon gereinigt dadurch. Aber man muss allerdings keinen Russel machen, wenn man sich nicht sicher war, ob es jetzt Samenerguss war oder einfach nur Austritt von Madhi war. Ja, dann der Beweis dafür, dass das Schlafen an sich nicht die Gebetswaschung ungültig macht, sondern dass es darum geht, dass man sein Bewusstsein verliert und deswegen nicht weiß, ob man seine Gebetswaschung vielleicht schon verliert vorrat oder nicht, ist der Hadith, dass die Sahaba radiallahu anhum eines Tages auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewartet hatten mit dem Isha-Gebet und sie hatten so lange gewartet, bis einige von ihnen schon eingeschlafen sind und sie hatten danach eben gebetet und es ist nicht überliefert worden, dass sie nochmal die Gebetswaschung neu gemacht haben. Und das weist darauf hin, dass wenn man so schläft, dass man eigentlich noch mitbekommt, also man schlummert eigentlich, man bekommt noch mit, was außen passiert, dann ist die Gebetswaschung natürlich nicht ungültig, wenn man eben noch mitbekommen hätte, wenn etwas ausgetreten wäre. Ja. Dann, zu den weiteren Sachen, die die Gebetswaschung ungültig machen, ist das Essen von Kamelfleisch. Und zu dem Kamelfleisch gehört dazu die Leber und auch das Fett. Und was nicht dazu gehört, ist die Milch und Urin. Denn das Trinken von Urin von dem Kamel ist ein Heilmittel, wie es authentisch überliefert ist, ist ein Heilmittel. Und die Frage, wieso macht das Essen von Leber oder das Essen von Fett die Gebetswaschung ungültig und das Essen von Milch und Trinken oder das Trinken von Milch und Urin nicht, das ist einfach die Antwort darauf, ist, dass die Ursachen vorgeschrieben sind oder festgeschrieben sind, vorgegeben sind. Und wir können nicht diese Sachen hinterfragen, wie es im Falle der meisten Sachen sind in der Scharia. Sie sind vorgegeben, wie Allah SWT es wollte. Oder von allen Sachen. Sie sind vorgegeben, wie sie sind. Wir können nichts daran ändern. Allah wollte es so, deswegen müssen wir es so machen. Und manchmal gibt es Weisheiten, die dem einen oder anderen offensichtlich werden. Und manchmal ist eine Weisheit nicht offensichtlich. Und ebenso sind die Sahabe haben nach diesem Verfahren. Als Aisha radiallahu anha gefragt worden ist, Mabalul Ha'idi, taqti Sama, wala taqti Salah. Sie wurde gefragt, warum holt die menstruierende Frau ihr Fasten nach, aber holt ihre Gebete nicht nach. Qalat, kana yusibuna dhalika ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fanu'maru biqada'i Sawmi, wala nu'maru biqada'i Salah. Sie sagte, denn zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist es auch uns passiert, dass wir menstruierten und uns wurde angeordnet, dass wir das Fasten nachholen sollen, aber nicht, dass wir das Gebet nachholen sollen. Und das Tahdith bei Bukhari bei Muslim. Und hier sieht man deutlich, dass Aisha radiallahu anha begründet hat mit einer Sache, die einfach so angeordnet war vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es bestätigt. Deswegen sind Teil der Hadith nicht nur das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, getan hat, sondern auch, was er gebilligt hat. Aber in diesem Hadith ist offensichtlich ein Befehl das heißt, fanu'maru, uns wurde angeordnet, das Fasten nachzuholen. Also ist eindeutig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn so angeordnet hat. Und am Anfang des Islam war es so, dass das Essen von Sachen, die mit Feuer zubereitet worden sind, die Gebetswaschung ungültig machen. Die Aussage des Propheten wegen dem Hadith, tawadda'u mimma massatuhu an-nar. Also macht Wudu, wenn ihr von denjenigen Sachen gegessen habt, die mit Feuer zubereitet worden sind. Und der Hadith ist aber mansuch, also aufgehoben, abrogiert. Alles, bis auf, wenn man Kamelfleisch isst. Bis auf, wenn man Kamelfleisch isst. Und der Beweis dafür ist die Aussage von Jabir ibn Abdullah, der beweist uns, dass dieser Hadith von vorhin abrogiert ist. Kana akhiru al-amrayni tarku al-wudu'i mimma massat an-nar. Und zwar die letzten der beiden Angelegenheiten war diejenige, dass wir es unterließen, die Gebetswaschung neu zu machen, wenn wir etwas gegessen hatten, was mit Feuer zubereitet worden war. Also die letzten beiden Angelegenheiten, gemeint ist die erste Angelegenheit, erste Gesetz war, dass man es machen musste, und die zweite war, eben, dass man es nicht mehr machen musste, und der Hadith ist sahih bei Ahl al-Sunan, und dann ist eindeutig bewiesen, dass die Hadith vorhin abrogiert ist. Und des Weiteren, warum wir wissen, dass Kamelfleisch ausgenommen ist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber gefragt worden ist. Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min luhum al-ibl. Ein Mann fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sollen wir, wenn wir Kamelfleisch gegessen haben, unsere Gebetswaschung neu machen? Qala na'am. Er sagte ja, fatawadda' min luhum al-ibl. Mach die Gebetswaschung neu, wenn du Kamelfleisch gegessen hast. Qala ana tawadda'u min luhum al-ghanam. Sollen wir auch die Gebetswaschung neu machen, wenn wir Schafe gegessen haben oder wenn wir Schafsfleisch gegessen haben? Qala in shi'ta fatawadda' wa in shi'ta fala tatawadda. Er sagte, wenn du möchtest, dann mach Wudu, und wenn du möchtest, dann brauchst du kein Wudu machen. Der Hadith ist bei Muslim. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, tawadda'u min luhum al-ibl. Macht Wudu, wenn ihr Kamelfleisch gegessen habt. Der Hadith bei Abu Dawud, Tirmidhi bin Majah und Ibn Khuzaymah und in Al-Jami' und der Hadith ist sahih, wie Sheikh Al-Albani rahimahullah gesagt hat. Na, und allerdings eben Fleisch zu essen, überhaupt außer dem Kamelfleisch, führt nicht dazu, dass die Gebetswaschung ungültig ist. Selbst wenn man Schweinefleisch gegessen hätte. Und es gibt Dinge, über die sich die Gelehrten uneinig sind, ob sie die Gebetswaschung annullieren oder nicht. Dazu gehört das Anfassen des Geschlechtsteils. Und das Anfassen des Geschlechtsteils gibt es mehrere Ansichten. Manche Gelehrten sagen, das Anfassen des Geschlechtsteils führt dazu, dass die Gebetswaschung ungültig ist. unterstützen sich darauf auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man massa dhakara wa falyatawadda. Wer sein Geschlechtsteil angefasst hat, der soll Wudu neu machen. Und der Beweis dafür, dass es nicht nur um das männliche Geschlechtsteil geht, dhakar, sondern auch über das weibliche Geschlechtsteil und auch über den After, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, idha afta ahadukum ila farjihi falyatawadda. Dort hat er anstatt dhakar das Wort farj benutzt, was eben das alles beinhaltet, was ich gerade eben gesagt habe. Und es beinhaltet nicht die Pobacken und auch nicht die Hoden des Mannes. Na. Und manche Gelehrten sagen, nur wenn man es mit sexuellem Interesse angefasst hat, dann führt es dazu, dass die Gebetswaschung ungültig ist. Und die richtige Ansicht ist, dass das Anfassen des Geschlechtsteils oder der anderen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, dazu führt, dass die Gebetswäsche ungültig ist. Und zwar aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, massa dhakara fa la tawadda. Wer sein Geschlechtsteil angefasst hat, soll Wudu machen. Der Hadith ist sahih bei Ashab al-Sunan, außer Ibn Majah, und der Hadith ist auch bei Al-Jami'. Und die Aussage des anderen Hadithes, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, was ist mit jemandem, der während des Gebetes sein Geschlechtsteil berührt? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wa hal huwa illa bad'atun mink. Ist es denn etwas anderes, ist ein Stück von dir? Der Hadith weist darauf hin, dass man, dass es nicht ungültig führt, zur Ungültigkeit des Wudu führt. Aber hier geht es, wenn man die Hadithe in Einklang bringen möchte, geht es offensichtlich nicht darum, dass man es direkt berührt hat, sondern es geht darum, dass man es durch die Kleidung berührt hat, wie zum Beispiel, wenn man kratzen will oder ähnliches. Und auch ist nämlich überliefert worden, dass der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, der ist übrigens sahih bei An-Nasa'i und bei anderen. Und in manchen Versionen heißt es Lamasa, berührt. Und Lamasa kann auch bedeuten, dass man etwas berührt und dazwischen war irgendetwas, wie ein Stück Stoff oder ähnliches. Und deswegen verstehen wir den Hadith so, dass man, dass er gemeint war, bei der Frage gemeint war, dass man sein Geschlechtsteil berührt, aber indirekt, also durch die Kleidung hindurch. Und das führt nicht dazu, dass die Gebetswaschung ungültig ist. Dann, das Berühren der Frau führt bei manchen Gelehrten dazu, dass die Gebetswaschung ungültig ist. Und die richtige Ansicht ist, dass die Gebetswaschung nicht annulliert wird, wenn man eine Frau berührt hat, egal welche Frau. Eine fremde Frau, die man nicht berühren darf, was verboten ist, aber es trotzdem tut. Oder die eigene Frau oder etwas. Eine Frau darf man, eine Frau, wenn man sie berührt hat, führt das nicht dazu, dass man die Gebetswaschung verliert. Und der Beweis dafür ist im Hadith von Aisha radiallahu anha wa ardaha. Und zwar sagte sie, أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. Sie sagte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم einige seiner Frauen pflegte manchmal zu küssen, bevor er zum Gebet ging, und machte dann sein Gebetswaschung nicht neu. Und das ist ein klarer Beweis dafür, dass die Gebetswaschung nicht annulliert wird, wenn man eine Frau berührt hat. Und der Hadith ist bei Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, und der Hadith ist sahih. Und es ist authentisch überliefert worden, so sagt es Ibn Kathir und Ibn Abd al-Barr, dass Ibn Abbas gesagt hat über den Vers im Koran, dass das Berühren, أو لامستم النساء, oder eine andere Lesart, أو لامستم النساء, oder wenn ihr Frauen berührt habt, dass mit dem Vers gemeint ist, der Geschlechtsverkehr. Das hat Ibn Abbas gesagt. Und auch Sheikh Uthaymin, rahimahullah, hat gesagt, dass der Hadith sahih ist. Und weil es viele Überlieferungen oder viele Überlieferungsketten gibt, die zu Ibn Abbas gelangen. Ja. Dann, was manche Gelehrten gesagt haben, ist, dass das Waschen des Toten dazu führt, dass man die Gebetswaschung verliert. Und Sheikh Ash-Shinqiti ist der Ansicht, hafidhahullah, dass es darüber keinen authentischen Hadith gibt. Dass es keinen authentischen Hadith gibt. Und Imam Ahmad, rahimahullah, er meinte, dass der Wudu weg ist. Und das baut alles auf einen bestimmten Hadith auf, des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagte er, oder es wird überliefert, dass er gesagt hat, man ghassala mayyatan falyaghtasil. Wer einen Toten gewaschen hat, also die Totenwaschung durchgeführt hat für den Toten, der soll Russel machen, Ganzwaschung. وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّعُ. Und wer ihn getragen hat, den Toten, also der Totenbare also, oder überhaupt getragen hat, der soll Wudu machen. Und der Hadith ist bei Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah und in Al-Jami'. Ibn Taymiyyah rahimallah sagte, der Hadith erfüllt die Voraussetzungen von Muslim. Und Ibn Qattan sagte auch, der Hadith ist sahih. Und Ibn Hazm ebenfalls. Und Ibn Qayyim sagte auch, dass er überliefert ist, authentisch. Und Al-Albani rahimallah sagte auch, dass er sahih ist. Und Al-Hafidh ibn Hajar sagte, im schlimmsten Fall, also am strengsten ist, dann ist er Hassan. Dann ist er Hassan. Und diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass er schwach ist, und gemeint ist hiermit schwach, dass er nicht eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Das heißt, er ist nicht marfu', sondern er ist maquf, eine Aussage des Sahabi, nicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie haben gesagt, dass es mustahab ist, dass man eben die Sachen durchführt, die in Hadith erwähnt worden sind. Und zu ihnen gehört Imam Ahmad und Abu Hatim, Al-Razi und Al-Bukhari. Sie sagten, der Hadith ist maquf. Sie sagten, der Hadith ist maquf. Das heißt, es ist nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern die Aussage des Überlieferers. Sondern die Aussage des Überlieferers. Und Wallahu ta'ala a'lam. Und aus Sicherheitsgründen sollte man eben auf jeden Fall das umsetzen, was im Hadith erwähnt worden ist. Dann gibt es noch eine wichtige Angelegenheit, einen Grundsatz, über die, nachdem wir kennengelernt haben, was die Sachen sind, die den Wudu ungültig machen. Und zwar, was ist, wenn jemand im Zweifel ist, ob er noch Wudu hat oder nicht? Angenommen, man steht morgens auf und macht Wudu und geht dann zur Arbeit. Und nach ein paar Stunden bei der Arbeit will man beten gehen. Und man ist sich nicht mehr sicher, ob man seine Gebetszeichen verloren hat oder nicht. Dann fragt man sich, was ist gewiss? Was ist gewiss? Was weiß ich sicher? Weiß ich sicher, dass ich Wudu heute Morgen gemacht habe? Ja. Das heißt, man weiß, dass man sicher Wudu gemacht hat. Was ist ungewiss? Ungewiss ist, ob ich es verloren habe oder nicht. Und wir bauen unsere Gottesdienste niemals auf Ungewissheit auf, sondern nur auf Gewissheit. Also gehen wir davon aus, dass wir Gebetswaschung haben. Und umgekehrt, das gleiche. Ich bin morgens aus dem Haus gegangen und habe kein Wudu gemacht und gehe zur Arbeit. Und manchmal ist es aber so, dass ich während der Arbeit Wudu machen gehe. Und jetzt kommt Gebetszeit. Ich weiß nicht, habe ich Wudu oder habe ich kein Wudu. Was ist gewiss? Gewiss ist, dass ich die Gebetswaschung heute Morgen nicht gemacht habe. Dass ich kein Wudu hatte heute Morgen. Das ist gewiss. Und was ist ungewiss? Ungewiss ist, ob ich Wudu gemacht habe oder nicht. Also baue ich wieder auf Gewissheit auf. Gewissheit war, dass ich, oder gewiss war, dass ich keine Gebetswaschung gehabt habe. Also habe ich auch keine Gebetswaschung und muss Wudu machen. Na. Und diesen Grundsatz hat der Prophet an uns gegeben. Er sagte, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِي عَلَى مَسْتَيْقَنْ. Der Hadith über Muslim. Er sagte, wenn jemand von euch anfängt, sein Gebet zu zweifeln, dann soll er die Zweifel unterlassen und auf das aufbauen, was gewiss ist. Na, und deswegen, liebe Geschwister, dies ist ein wichtiger Grundsatz. Er gilt sowohl fürs Fasten, als auch für die Gebetszeiten, als auch für den Wudu, wie wir gerade eben erwähnt haben, und auch noch für andere Sachen. Und der Muslim ist angehalten, dass er auf seine Gebetswaschung achten soll, dass er sie hat, immer hat. Denn der vollkommene gläubige Mensch hat seine Gebetswaschung 24 Stunden lang. Der vollständige Gläubige hat seine Gebetswaschung 24 Stunden lang. Und gemeint ist damit, dass er auch vor dem Schlafen Wudu hat und einschläft, während er Wudu hat. Und man muss immer die Gelehrten fragen, wenn man im Zweifel ist über eine Angelegenheit. Denn die Reinheit ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit mehrerer Gottesdienste. Und wenn man keine Reinheit hat, dann führt es dazu, dass einige Gottesdienste ungültig sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er diejenigen liebt, die sich ihm reuevoll zuwenden, وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, und er liebt auch diejenigen, die sich reinigen. Er liebt auch diejenigen, die sich reinigen. Der Gelehrte Shinqiti, hafizahullah, wurde gefragt über die folgende Situation. Man sieht an der Kleidung seines Bruders eine Unreinheit. Muss man ihn darauf hinweisen oder nicht? Er sagte, es gibt zwei Ansichten. Und am sichersten ist es, dass man ihm die Sache sagt. Denn auch der Prophet ordnete den Menschen an, dass sie, oder den Muslimen an, dass sie ihre Kinder dazu bringen sollen zu beten, wenn sie 7 Jahre alt sind. Und obwohl es für sie noch keine Pflicht ist. Also weist darauf hin, dass man jemanden, der eigentlich nicht angesprochen ist, vom Gesetzgeber direkt angesprochen ist auf diese bestimmte Situation, denn wer nicht weiß darüber, dass er Unreinheit an seiner Kleidung hat, der wird auch nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Und die Frage ist eben, ob ich der Grund sein muss dafür, dass er es weiß. Und am besten ist, dass man es tut, damit man nicht vielleicht eine Sünde begeht, weil man eigentlich wusste, dass diese Person etwas hat, was zur Ungültigkeit des Gebetes führt, auch wenn es für die Person an sich nicht zur Ungültigkeit führt. Und deswegen, Wallah, gibt es auch die zwei Ansichten. Das ist das Ende dieses Kapitels. Jetzt kommen wir zum neuen Kapitel über die Regelungen der Waschung an Russen. Und in der Scharia ist mit Russel gemeint, dass man seinen gesamten Körper auf eine bestimmte Art und Weise wäscht, wie wir im Folgenden sehen werden. Das Kapitel ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil ist darüber, was dazu führt, dass man die Gebetswaschung, dass man Russel die Gesamtwaschung, Ganzkörperwaschung machen muss. Und im zweiten Teil dieses Kapitels geht es darüber, wie man diese Waschung letztendlich durchführt. Und heute werden wir inshallah nur den Teil behandeln, den ersten Teil behandeln. Es gibt sechs Dinge, die dazu führen, dass die Gebetswaschung, dass man Russel machen muss. Erstens, das Austreten vom Samen, also ein Samenerguss. Sei es beim Mann oder das entsprechende bei der Frau. Allerdings muss man da unterscheiden, ob es im Wachzustand geschieht oder im Schlafzustand. Denn wenn es im Wachzustand ist, dann ist eine weitere Voraussetzung dafür, dass man Russel machen muss, dass es auch mit Erregung ausgetreten ist. Im schlafenden Zustand ist die Voraussetzung nicht da, denn man hat ja kein Bewusstsein. Wenn man im schlafenden Zustand einen Samenerguss hatte oder Samen ausgetreten ist, am nächsten Tag wacht man auf und sieht einen Samen, dann muss man Russel machen, auch wenn man nicht sich daran erinnern konnte, dass irgendwie mit Erregung ausgetreten ist. Und der Beleg dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَرُوا. Und wenn ihr Junub seid, unrein seid, dann wascht euch. Und im Wachzustand, haben wir gesagt, ist eine Voraussetzung, dass man auch eine Erregung verspürt hat. Deswegen sagt der Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, wenn man Erregung verspürt hat und man hat irgendwie etwas dafür gesorgt, dass Samen nicht austritt, indem man es festhält oder ähnliches, was sehr ungesund sein soll, aber es trotzdem getan wird, dann braucht man keinen Russel machen. Und das ist auch die Aussage, das ist auch die Ansicht von Sheikh al-Islam rahimahullah gewesen. Und der Beweis dafür, dass die Frau auch Russel machen muss, ist, dass der Prophet gefragt worden ist, wenn eine Frau so einen Traum gehabt hat, und dann muss sie dann auch Russel machen, dann sagte der Prophet, Na'am, idha ra'at al-ma. Ja, wenn sie das Wasser gesehen hat, was ausgetreten ist aus ihr. Und der Hadith bei Bukhari und bei Muslim überliefert über Anas und Salama und Sulaym, radiallahu anhum ajma'in. Na, und dementsprechend, wenn man geträumt hat und trotzdem nichts ausgetreten ist, das heißt, man am nächsten Morgen sieht man überhaupt keine Spuren davon, braucht man auch keinen Russel machen. Dann, die nächste Sache, die dazu führt, dass man seine dass man Russel machen muss, ist der Geschlechtsverkehr. Und gemeint ist damit, ist das Eintreten des Geschlechtsorgans des Mannes in das Geschlechtsorgan der Frau. Und Russel ist sobald Pflicht, sobald die Eiche des Mannes eingetreten ist. Auch wenn kein Samenerguss stattgefunden hat. Aufgrund des Propheten, dass er gesagt hat, sobald ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. Und sobald das eine beschnittene Glied das andere beschnittene Glied berührt hat, dann ist Russel Pflicht geworden. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und bei Muslim ist noch hinzugefügt worden, وَإِن لَمْ يُنْزِلْ. Das heißt, und auch wenn er keinen Samenerguss gehabt hat. Und es ist auch am besten, dass man seinen Russel macht, auch wenn man zum Beispiel durch Verhütungsmittel eigentlich die Frau direkt nicht berührt hat, dann sollte man trotzdem Russel machen, aus Sicherheitsgründen. Und im Hadith ist auch ein Beweis dafür, dass es gang und gäbe war, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam Männer als auch Frauen beschnitten waren. Und auf die Art und Weise, wie es in den Büchern der Fuqaha beschrieben worden ist. Ja. Und eine weitere Voraussetzung dafür, dass durch das Eintreten des männlichen Geschlechts die Al-Rusl Pflicht ist, ist, dass es auch ein Geschlechtsorgan einer Frau ist und nicht von einem Mischling, bei dem nicht klar ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist, also Khunsa auf Arabisch. Und manche Gelehrten setzen auch weitere Voraussetzungen, dass es ein sie sagen, es ist egal, ob es von vorn oder von hinten ist, und es muss bei einem Menschen sein und wenn er lebendig ist. Wallahu ta'ala ala. Dann, wenn allerdings der Samen ausgetreten ist und nach einer bestimmten Zeit wieder Teilsamen austritt, aber es gehört noch zu dem Samen, der zum ersten Mal ausgetreten worden ist, das heißt wie quasi ein Nachschub noch einmal, dann muss man nicht noch einmal Russel machen. Muss man nicht noch einmal Russel machen, aber Wudu ist sehr wohl ungültig geworden. Nächstens, drittens ist, dass bei manchen Gelehrten, wenn ein Kafir Muslim wird, muss er Russel machen. Und sie stützen sich auf die Hadith, auf den Hadith, dass der Prophet ﷺ jemanden, der, wie heißt es, Muslim geworden ist, angeordnet hat, dass er Russel machen soll. Und zwar sagte Qais ibn Asim, radiallahu anhu arda, فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. Er sagte, dann hat er mir angeordnet, dass ich Russel machen soll mit Wasser und Zidr. Zidr ist eben von einem Baum, ein Zyzyphusbaum, dass man davon die Blätter nimmt und hat anscheinend einen guten Geruch. Na, wallahu a'lam. Der Hadith ist sahih. Der ist bei Abu Dawud und Al-Jami' und bei An-Nasa'i und bei At-Tirmidhi. Und der weitere Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Qi'anka Sha'ar al-Kufri wa'tasil. Das heißt, wirf von dir die Haare des Unglaubens ab und mach Russel. Und gemeint ist mit Haare des Unglaubens, dass wenn man eine bestimmte Frisur gehabt hat, aus der Jahiliya-Zeit, die eben nicht für Muslime, die Muslime normalerweise nicht haben, dann soll man diese Haare abrasieren. Und diesen Hadith haben manche Ulama als Hassan eingestuft. Ich habe diesen Hadith so nicht gefunden, aber was ich gefunden habe, ist bei Abu Dawud und bei Al-Jami', dort heißt es nicht Wartasin, sondern Thum Machtatin. Und dann beschneide dich. Oder lass dich beschneiden. Also wirf von dir die Haare des Unglaubens ab und dann lass dich beschneiden. Und wie dem auch sei, der Hadith vorhin ist ein Hinweis darauf genug, dass der Kafir Russel machen muss. Und die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass er keinen Russel machen muss, weil es, sie sagen, dass nicht überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jedem Einzelnen angeordnet hatte, dass er die dass er Russel machen soll, als er Muslim geworden ist. Und wie dem auch sei, die Frage ist, muss uns das tatsächlich überliefert worden sein in jeder Angelegenheit? Nein. Es reicht uns aus, dass wir wissen, dass der Prophet seinem angeordnet hat, dass einigen angeordnet hat, dass sie Russel machen sollen. Und deswegen soll man das auf jeden Fall so durchführen. Na. Und viertens, zu den Angelegenheiten, die dazu führen, dass man Russel machen muss, ist der Tod. Nicht man selbst, sondern eben man muss für einen muss eben die Totenwaschen durchgeführt werden. Jeder Mensch, der gestorben ist, wird gewaschen. Bis auf einen, und zwar den Märtyrer. Das heißt, gemeint ist der Märtyrer, der Shahid, der im Schlachtfeld gestorben ist. Nur diese Art von Märtyrer, der im Schlachtfeld gestorben ist, aufgrund seiner Verletzungen, die er im Schlachtfeld erlitten hat, kurz danach gestorben ist oder auf dem Schlachtfeld gestorben ist, diese Person wird gewaschen. Auf eine Art und Weise, die wir inshallah am Ende des Gebets Kapitel erwähnen werden, über die Regelung des Begräbniszuges oder Regelung über das Begräbnis, Ahkam al-Janais, inshallah. Und der Beweis dafür ist, dass der Tote gewaschen wird, ist, dass der Prophet gesagt hatte, Irsiluhu bima'in wa sidr, das heißt, wascht ihn mit Wasser und Sidr, aus diesem Zyzyphusbaum, wie ich vorhin erwähnt hatte, und der Hadith bei Bukhari bin Muslim. Und er sagt auch, Irsilannaha oder Irsilnaha ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. Er sagte, wascht ihn oder wascht sie. Wascht sie dreimal, die tote Frau. Wascht sie dreimal oder fünfmal oder siebenmal oder noch mehr, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr noch mehr sie waschen sollt. Der Hadith ist auch bei Bukhari und bei Muslim. Na, und außer eben der Märtyrer, wie ich gesagt habe, der wird nicht gewaschen. Dann, fünftens und sechstens, ist die Menstruation. Und das Wochenbett. Die Menstruation, wenn die Menstruation der Frau vorbei ist, muss sie ihre Russel durchführen. Und vorher, bevor sie Russel durchführt, darf der Mann sie nicht berühren. Das heißt, keinen Geschlechtsverkehr mit ihr haben. Nach der richtigen Ansicht. Und auch, wenn das Wochenbett, das heißt, Wochenbett ist ja das Blut, was bis zwei, drei Tage vor der Geburt austritt und bis etwa 40 Tage, maximal 40 Tage nach der Geburt anhält. Wenn dieses Blut fertig ist, dann oder beendet ist oder nicht mehr ausläuft, dann muss die Frau auch ihren Russel durchführen. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet gesagt hat, وَإِذَا ذَهَبَتْ حَيْضَتُكِ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي. Wenn dann deine Menstruation zu Ende ist, dann mach Russel und bete. Und unter Übereinkunft der Gelehrten erhält ein Nifas, das Wochenbett, die gleiche Regelung wie Al-Hayd, wie die Menstruation. Und was auch darauf hinweist, dass sie beide die gleiche Regelung halten, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Aisha gesagt hatte, La'allaki nafisti, oder nufisti, astaghfirullah, La'allaki nufisti, das heißt, du hast anscheinend deine Menstruation bekommen. Und das Wort, was er verwendet hat, ist das Wort, was man auch für Nifas verwendet. Nufisti ist hat den gleichen Wortstamm wie Nifas. Und was darauf hinweist, dass, obwohl er es verwendet hat für die Menstruation. Was darauf hinweist, dass eben, dass die gleiche Regelung erhält. Und der Hadith bei Bukhari und bei Muslim, wie gesagt, unter Übereinkunft der Gelehrten. Allahs Barmherzigkeit auf ihnen allen. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين